Ich möchte erstmal alle recht herzlich begrüßen und mich auch für die Verspätung entschuldigen. Da gab es leider wieder ein Missverständnis wegen der Zeit, in der ich beginnen sollte. Mein Name ist Bettina Fellmann, das steht ja auch an der Tafel. Ich werde einen Vortrag halten über Philosophieren im Stande allgemeiner Unmündigkeit und Bedingungen philosophischen Denkens anlässlich eines Ausflugs in den geisteswissenschaftlichen akademischen Betrieb, den ich die Ehre hatte, für das letzte Wintersemester zu besuchen, obwohl ich kein Abitur habe. Musste dann leider feststellen, dass es so ehrenvoll dann doch nicht ist. Ich arbeite seit 20 Jahren als Krankenschwester, damit habe ich glücklicherweise auch nicht aufgehört. Was aber bedeutet, dass ich bis heute Morgen Nachtdienst hatte, deswegen bitte ich zu entschuldigen, falls ich manchmal seltsam gucke, das liegt daran, dass ich etwas müde bin und auch ein bisschen aufgeregt. Die Arbeit selber ist im Grunde die Abschlussarbeit, die ich am Ende des Semesters geschrieben habe. Und das Vorlesen wird knappe 2 Stunden dauern, deswegen werde ich nach der Hälfte wieder eine 10-minütige Pause machen, in der man sich dann etwas davon erholen kann. Unterbrechen darf man mich gerne an jeder Stelle, also falls jemand was nicht versteht oder irgendwas einwerfen möchte oder fragen, dann könnt ihr das jederzeit machen. Das Ganze ist in 3 Abschnitte unterteilt und es wird zum Teil auch etwas literarisch. Ich werde die Zitate nicht immer im Einzelnen kennzeichnen, weil sonst kommt man, glaube ich, nicht mehr richtig mit. Die Zitate stammen zum einen aus dem Buch Des Lebens Überfluss von Ludwig Tieck. Das ist, jetzt muss ich kurz selber überlegen, aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein sehr schöner Roman, den man schon auch philosophisch nennen kann. Mit Zitaten aus diesem Büchlein werden zum Teil die Kapitel eingeleitet und das andere, das ist von Giovanni Boccaccio aus dem 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts. Das wurde geschrieben, als gerade die Pest in Italien das Leben sehr bestimmte. Das wird auch zu hören sein. Und dann werde ich damit einfach beginnen. Ach ja, im Nebenfach musste ich Kunstgeschichte nehmen, das wird nämlich auch auftauchen. Epilog. Sie tanzen einen Reigen in geschlossenen Räumen. Sie stellen sich vor, die Welt ist ihr Wille. Sie drängen die Finger ans Glas und hauchen sich tot ein mit ihrem Verstande. Sie berühren die Welt in Gedanken und fällen sich selbst ohne Urteil. Sie tanzen im Nichts einen Reigen. Erstens. Oh, das Allgemeine, rief sie aus, die Maximen, die Grundregeln und wie das Zeug alles heißt. Ich kann nicht aussprechen, wie alles derart mir immer zuwider und unverständlich gewesen ist. Zu Anfang sei dem Leser ans Herz gelegt, dass es sich beim Vorliegenden nur um Zeichen auf Papier handelt, um Buchstaben und Worte, die sich in einer bestimmten Weise aufeinander und auf die Wirklichkeit beziehen. Eine solche Ansammlung, die es in ähnlicher Form unzählige Male gibt, wiegt nicht allzu schwer. Und doch ist nichts davon leicht zu nehmen, wenn es im Einzelnen als in sich Ganzes und in seinem Verhältnis zum gesellschaftlichen Ganzen richtig verstanden wird. Eigentlich sollte die Arbeit von Entfremdung und Demenz handeln und einen deutlich wissenschaftlicheren Charakter haben als die unter dem Eindruck des Semesters entstandene vorliegende Collage. Dem Druck der Verhältnisse habe ich insofern nachgegeben, als ich diese zum Thema mache, und nicht das, womit ich in spezifischer Weise als Krankenschwester seit einigen Jahren befasst bin. Man darf dieser Arbeit gerne bescheinigen, dass ich darin vornehmlich sublimiere, was ich an der Universität und zur gleichen Zeit an anderen Orten erlebt habe, wenn ihr nur kein allgemeiner Nutzen angedichtet wird, der meinen Absichten schmählich widersprechen würde. Die Erstfassung schreibe ich mit Tinte auf Papier, Eine Methode, die sich nach jahrelangem, zunehmend zerstreutem Tippen am Computer als mühsam erweist und der Gewöhnung bedarf. Nicht nur verlangt das Schreiben mit der Hand ungleich mehr an Konzentration aufs Detail, sondern auch einen Überblick über das gesamte Material, durch dessen Zusammenstellung der innere und äußere Zusammenhang nachvollziehbar werden soll. Auf dem Papier lassen sich die verschriftlichten Gedanken nicht satz- und absatzweise verschieben und manipulieren, wie in virtueller Form auf dem Bildschirm, und die Fehler können nicht spurlos ausgelöscht und unsichtbar gemacht werden. Fußnote: In Wirklichkeit erwies es sich als überaus einfach. Ich musste nur zu Schere und Klebstoff greifen. Die Idee kam mir allerdings erst wieder in der fremdgewordenen Ausübung manuellen Schreibens. Dem Leser, der die fertige Fassung in den Händen hält, wird der Prozess ihres Werdens nicht mehr ersichtlich sein. Im Hinblick auf die komplexe Problematik, von der dieser Aufsatz handelt, sei jedoch daran erinnert, denn er ist wesentlich für seine inhaltliche wie formale Beschaffenheit. Als bezeichnenden Teil der Problematik muss ich leider anführen, dass es innerhalb der von mir besuchten universitären Veranstaltungen kein erkennbares Interesse gab, sich mit den Bedingungen des eigenen Studiums in ernstzunehmender und kritischer Weise auseinanderzusetzen, obwohl diese alle Dozenten und Studenten betreffen und angehen. Von beiden Seiten wurde mehrfach gefordert, Diskussionen, die die wirkliche gesellschaftliche Lage betreffen, zu unterlassen oder sie abseits der Vorlesungen und Seminare zu führen, da sie im Hinblick auf die Studienziele zeitraubend und unnütz seien. Kaum einer erhob gegen solche und ähnliche Bemerkungen Einspruch. Die erdrückende Mehrheit zog es mit zum Teil offenkundiger Erleichterung vor, sich mit sachdienlichen Gedanken zu beschäftigen. Zweitens, Wasser rinnt nach der Regel, die wirkliche Sonne geht gewissenhaft auf und unter. Kein kleiner Mann lebt im peinlich genauen Mond. Und so ist es, ist es, ist es. Zu Beginn des Semesters hatte ich einen Brief an den Professor gesendet, dessen Aufgabe darin bestand, uns philosophisches Argumentieren beizubringen. Was mich dazu veranlasst hatte, wird im folgenden Auszug deutlich. Wenn Ihr funktionales Verfahren Ihnen didaktisch unumgänglich erscheint, fände ich es sowohl notwendig als auch wünschenswert, Material zu verwenden, mit dem man ohne in Gewissensnöte zu geraten derartig verfahren kann. Wenn Sie aber, um anspruchsvolles Argumentieren zu lehren, am anspruchsvollen Material festhalten wollen, dann halte ich es für richtig, dass wir am Stoff selbst das Argumentieren lernen und nicht der Stoff nur oder hauptsächlich zur Illustration eines Argumentationsschemas dient, das wir uns aneignen sollen. Ich erwarte nicht, dass mein Unbehagen an der Form der Veranstaltung etwas ändert, zumal diese Form den meisten anderen wahrscheinlich entgegenkommt, aber ich bitte Sie dennoch, meine Einwände zu bedenken. Zitat Ende. Die folgende Vorlesung leitete der Professor auf ungewöhnliche Weise ein. Vom Podium aus forderte er von den Studenten Freude an seinem Verfahren ein. Nicht etwa, indem er erklärte, inwieweit und woran am Verfahren selbst sich Freude entzünden könnte, sondern indem er es mit formaler Logik verglich. Dazu hatte er extra eine Folie mitgebracht, die eine hohe Dichte an Formeln und Gleichungen aufwies. Aus der vorausgesetzten Abneigung gegen die solcher Art vorgeführte formale Logik gelang ihm tatsächlich, Sympathien für seine Methode abzuziehen. Von einigen Studenten war bei der Präsentation dankbares Gelächter zu hören. Der propagandistischen Übung ging nicht nur die Weigerung voraus, inhaltlicher Kritik auf derselben Ebene zu begegnen und sie ernst zu nehmen. Ich merke jetzt gerade wieder, dass dieser Vortrag eigentlich nicht zum Vortragen gedacht war, sondern zum Lesen. In Klammern ist hinzugefügt, ohne dass eine Hoffnung des Ernstgenommenwerdens wirklich ernst genommen werden kann. Man ist dabei immer in einer zwiespältigen Lage. Zu ihrem Abschluss wurde auf ein Diskussionsforum im Internet verwiesen, wo jedwede Auseinandersetzung stattfinden solle, um nicht Studenten mit Inhalten zu belästigen, von denen sie gar nichts wissen wollten. Diese Bemerkung vom Professor wurde dann auch wieder mit Gelächter und Applaus bedacht. Die Aufforderungen der Dozenten zu Reflexion und Austausch sowie zur Mühe um Gültigkeit und Schlüssigkeit der eigenen Gedanken und Argumente erwiesen sich an den tatsächlichen Vorgängen als unaufrichtig und prinzipiell. Der Wahrhaftigkeit der eigenen Gedanken wurde durchweg eine den allgemeinen und formalen Belangen nachrangige Bedeutung zugesprochen. An manchen Stellen wurde der Anspruch der Feststellung objektiver Wahrheit generell für falsch erklärt. Wahrheit sei ein weites, von Narrativen übersätes Feld, das mit Lesarten und Interpretationen beackert werden müsse. Derart vorzugehen verhilft nicht der Wahrheit zur Blüte, sondern lässt willkürliche und austauschbare Auslegungen sprießen. Das Bedürfnis nach Auseinandersetzung über die sich hieraus ergebenden Widersprüche und die zaghaften Versuche davon zu sprechen, wurden im noch besten und auch einzigen Fall von einer Dozentin offen mit der Angst vor negativen Konsequenzen und dem mahnenden Hinweis beantwortet, bei kritischen Äußerungen über die in diesem Moment eingestandenen verheerenden Bedingungen des Studiums müsse man lernen, Vorsicht walten zu lassen. Kein weiteres Mal war von realen Arbeits- und Verwertungsbedingungen die Rede, viel aber von Ideen vom guten, schönen und richtigen Leben. Nachdem die Wirklichkeit also sogleich wieder derartig beiseite gewischt worden war, wurde verlangt, mit Begeisterung und Leidenschaft an die Arbeit zu gehen, denn die Studenten sollten sich als eigenständige Denker zeigen. Um sich den philosophischen Problemen unmittelbar zuwenden zu können, sollten sie sich vollsaugen mit Wissen und lesen, lesen, lesen. Der Verlust folgerichtigen Denkens ist vorgeschrieben und damit muss in Wahrheit zugleich die Lust an der Sprache vergehen. Die aufgezwungene schizophrene Haltung, die die Studenten dem Ganzen gegenüber an den Tag legen sollen, führt vor allem dazu, dass der Gedanke, der sich an sich und im Zusammenhang als richtig erweist, als lächerlich und irrelevant erscheint. Dass die Wahrheit des Gedankens nichts bedeutet, ist die theoretische Entsprechung dessen, dass die empirische Wirklichkeit nichts bedeutet. Von philosophischen Problemen lässt sich nicht einfach und direkt sprechen, sondern in solchem Zusammenhang gar nicht mehr in sinnvoller Weise. Die verlangte Unmittelbarkeit ist trügerisch und das nicht erst seit der Betrieb in die sogenannte Postmoderne übergegangen ist. Wem es darum geht, philosophische Betrachtungen und Theorien in objektiv richtiger Weise zu begreifen und richtig zu vermitteln, ist gezwungen, an ihnen das Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem richtig zu begreifen, das allgemein verkehrt, verwirklicht und vermittelt ist. Die verkehrten Verhältnisse müssen richtig gedacht werden, um angemessen von ihnen sprechen zu können. Denken, dass Folge von etwas ist, das in der Wirklichkeit liegt, ist weder eine reine noch eine rein abstrakte Angelegenheit. Allgemein wird gedacht, um Gedanken zu produzieren und zu wiederholen, die wirkliche Dinge nicht reflektieren, sondern vorspiegeln, diese zu reflektieren. Denken als im Einzelnen Verselbstständigtes ist ein Werkzeug des Allgemeinen. Wer sich de jure in diesem Denken einrichtet, richtet sich de facto und demgemäß in der Welt ein. Wen nicht ein Bedürfnis umtreibt, und sei es noch so unsicher und vage, nach Gedanken, die auf wirklichen Erscheinungen und Vorgängen beruhen, und diesen Bezugspunkt unter keinen Umständen zu verlieren und preiszugeben, der betreibt Philosophie als hohle Betriebswissenschaft. Formen jedoch, die um ihrer selbst willen betrieben werden, sind Kompensation von Leben. Das ist ihr allgemein gewordener und damit objektiver Zweck, dem ihre Aufrechterhaltung unabwendbar als Mittel dient. Wie alle gesellschaftlichen Mittel und Werkzeuge ist doch die Sprache in besonderer Weise diesem Zweck verfallen. Philosophie darf deshalb nicht die Erkenntnis hintertreiben, dass sie in ihre Bestandteile aufgelöst ist, die im ordnungsgemäßen Betrieb nicht zueinander finden können. Als ebenso zersplittert und in besonderer Weise grund- und ziellos erweist sich auch das Denken des Betriebs, von dem kein Denkender befreit dasteht. Der Weg vom in der Philosophie häufig erhobenen Anspruch, unanfechtbare Gewissheiten und ewige Wahrheiten erringen und festhalten zu wollen, zur heutigen Haltung der Schulphilosophie, in der kurzerhand die Wahrheit abgeschafft ist, führt über den Bruch, mit dem Theodor W. Adorno in die negative Dialektik einleitet. Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Zeitpunkt ihrer Verwirklichung versäumt ward. Die Philosophie unseres Zeitalters hat diese Erkenntnis nicht verinnerlicht und bestätigt in dem Ausdruck, zu dem der vermeintliche Selbsterhalt führt, nichts anderes als ihre Überflüssigkeit. Denken als Ausdruck des Allgemeinen ist falsch, weil es weder für die Träger der Gedanken noch für die Adressaten eine richtige Bedeutung hat. Für den Einzelnen gibt es keine andere Möglichkeit, als sich in die gründlich gescheuten, unsicheren Gewässer zu begeben. Genau das also zu tun, wovon im Seminar explizit abgeraten wurde. Der Anspruch, etwas anderes als etwas Bestimmtes daraus hervorzuholen, ist aufzugeben. Das Ganze lässt sich niemals in Gänze zeigen. Unter Menschen bleibt die Sehnsucht nach Auseinandersetzung, die nicht unter den Kautelen stillschweigender Angepasstheit geführt wird, gewöhnlich ungestillt. Stattdessen ist eine gewisse Robustheit erforderlich, sich durch die beinahe geschlossen erfolgenden Abwehr- und Ausschlussreaktionen und die meist erstaunlich folgenlose Offenheit weniger nicht entmutigen zu lassen. Eine über formale Belange hinausgehende Diskussion zu führen, erwies sich in den Vorlesungen und Seminaren als unmöglich. Von diesem Hintergrund gehen meine Ausführungen aus. Sie handeln vom allgegenwärtigen Betreiben der Menschen, sich und die anderen mit den Worten und Bildern, die sie erschaffen, in mannigfaltiger Weise über wirkliche und damit wesentliche Zusammenhänge zu täuschen und diese nicht in richtiger und aufrichtiger Weise zur Kenntnis zu nehmen und anderen zur Kenntnis zu bringen. Dazu wird in besonderer Weise von den Zusammenhängen die Rede sein, als auch von dem, was zusammenhängt. Mitzubedenken ist die lange Geschichte menschlicher Irrtümer und Täuschungen und das ungebrochene Bedürfnis danach, das mit immer neuen Mitteln und Methoden sowohl gestillt als auch hervorgerufen wird. Die Menschen haben sich im Verlauf ihrer Entwicklung als Meister in der Erzeugung, der Reproduktion und der Restauration von Fassaden und Abbildern erwiesen. Drittens. Wir sehen endlich den Abschaum unserer Stadt, von unserem Blute erhitzt, unter dem Namen Pestknechte, zu unserem Unglück überall reiten und streifen, wobei sie uns unser Unglück mit schändlichen Liedern vorhalten. Auch hören wir nie etwas anderes als die und die sind tot und die liegen im Sterben. Und außerdem würden wir, wenn es noch Leute gäbe, die es täten, nichts als schmerzliches Weinen vernehmen. Ein grundlegendes Motiv für die hier angestellten Überlegungen ist das nagende Unbehagen am herrschenden Widerspruch zwischen Theorie von Gesellschaft und gesellschaftlicher Praxis. Wenn man sich nicht hat beibringen lassen, reale Unstimmigkeiten auszublenden und sich ihnen gegenüber unempfindlich und gedankenlos zu machen, fühlt man sich in der wirklichen Welt gründlich falsch, da allgemein das Verkehrte verlangt wird. Die inneren Widersprüche, die den Äußeren entspringen, zu unterdrücken und auszublenden und sich gegen das unter Menschen herrschende Übermaß an Elend und Unglück abzuhärten. Weil das Ganze objektiv unaushaltbar ist, verdrängen die Subjekte. Darauf hingewiesen zu werden, wird als Gewalttat empfunden. Deshalb erfährt bereits der Versuch, zur Sprache zu bringen, was man sich und anderen durch Anpassung ans Herrschende antut und dabei erleidet, eine Abwehr, die angesichts des Ausmaßes, in denen Leib und Leben betreffende Gewalttaten weggesteckt werden, nur als grotesk zu bezeichnen ist. Gespräche sind nur unter Vorbehalt erwünscht. Allgemein wird einer ernsthaften Reflexion von Gesagtem mit Misstrauen und Unmut begegnet. Widerspruch erwächst aus dem Gefühl, mit der Welt stimme etwas grundlegend nicht. Dem wird zumeist entgegnet, mit einem selbst stimme etwas nicht. Stört einen der Weltlauf, sei man gestört. Das ist so wenig abzustreiten, wie irgendwie beruhigen. Denn die Einzelnen selber müssten sich ja verändern. Und wo der Wunsch nach Veränderung der Umstände nicht zusammenfällt mit dem Wunsch, sich selbst zu verändern, brauchen wir im Prinzip nicht weiterzureden. Der letzte Satz war übrigens zitiert. Das habe ich vergessen. Keineswegs aber steht der Einzelne dem Allgemeinen als rettende Instanz entgegen, sondern beide bilden einander ab. Die Einzelnen sind ja gar nicht verschieden, sondern nur in verschiedener Weise angepasst. Eine Substanz aber hat der Einzelne und nicht das Allgemeine. Wer sich im Widerspruch zum Ganzen befindet, findet keinen richtigen Ort, denn das Ganze ist immer schon da. Verkörpert in jedem Ding und jedem Menschen. Richtig fühlen kann sich darin nur, wer mit dem Falschen widerspruchsfrei identifiziert ist. Der vorherrschende Eindruck, der in den Räumen der Universität vermittelt wurde, war der, dass im Großen und Ganzen die Dinge in Ordnung seien und dass die Ordnung der Dinge im Großen und Ganzen richtig sei. Wer nicht sein will, wie er sein soll, und das trifft ihn ja im Besonderen, den halten die Leute generell für negativ und meinen damit lebensverneinend. Dem entgegen ist aber gerade die positive Haltung grundlegend mit der Bereitschaft verknüpft, sich ohne Widerstand in einer Welt einzurichten, die unter Menschen so furchtbar und trist ist, dass sie bei Sinnen und bei Verstand kaum oder eigentlich gar nicht zu ertragen ist. Um zu funktionieren, obwohl man nicht funktionieren möchte, bedarf man gerade jener Kontrolle und Unterdrückung in hohem Maße, die man sehnlichst oder auch nur noch rudimentär wünscht, abwerfen zu können. Viertens. In der Menschenwelt läuft der Hase gegen seinen Begriff um die Wette, wie einstmals gegen den Igel und seine Frau, die ihm zwar nicht aufs Haar glichen wie einander, aber doch von ähnlicher Art waren. Und es nutzt dem Hasen gar nichts, wenn er außer Atem japst, dass da in Wirklichkeit doch gar nichts sei, wogegen er anrenne. Entgegnet wird ihm, der Begriff sei immer schon da. Dazu sollte ich vielleicht anmerken, wer hier noch nicht Philosophie studiert hat oder das auch nicht tun möchte, dass dieses Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem also immer im Zentrum stand. Das wurde immer sehr betont. Und genau dieses eben auch, dass die Begriffe und die Allgemeinheiten, also das Gedachte selber, immer das sei, was vorgängig sei und was zuerst da wäre, davon wird wie selbstverständlich ausgegangen und da wird doch absolut kein Widerspruch zugelassen. Im universitären Unterricht wurde vermittelt, die Bedeutung eines Begriffs sei identisch mit ihm und auf der sprachlichen Ebene zu erfassen. Das verweist auf eine weitreichende Fehlrezeption von Sprache, die als Mittel der Bezeichnung und des Ausdrucks allein dann sinnvoll sein kann, wenn sie in ihrem richtigen Bezug auf den jeweiligen Gegenstand objektivierbar ist. Welche Verwirrung sich aus der Vermittlung eines falschen Begriffs der Bedeutung von Begriffen ergeben kann, verdeutlicht die Aussage einer Studentin, die im Rahmen einer Übung schrieb, Zitat: Aus meiner Sicht ist die Sprache ein Werkzeug, um sich zu verständigen. Ohne subjektive Bezeichnung der Dinge würde dies sehr schwer fallen. Zitat Ende. Wenn jeder die Dinge subjektiv bezeichnet, ist überhaupt keine allgemeine Verständigung mehr möglich, die sich immer und grundlegend auch an Kriterien auszurichten hat, die nicht in der Sprache selbst liegen. Was die Professorin an dieser Aussage übrigens kritisiert hat, ist irgendein einleitendes Wort gewesen. Also die Aussage selber, die hätte sie schöner formulieren sollen, wäre sie schon richtig gewesen, wurde ihr gesagt. Wer sich beim Sprechen nicht vornehmlich auf das konzentriert, wovon er spricht, sich also nicht am Inhalt orientiert, kann zwar von allem Möglichen noch reden, bringt aber nichts anderes hervor als Begriffshüllen. Das ist im Interesse eines Wissenschaftsbetriebs, dessen Aufgabe darin besteht, Theorien zu produzieren, die dann als wahr gelten, wenn sie von allgemeinem Nutzen, also irgendwie verwertbar sind. Deshalb werden Schlussfolgerungen von Studenten auch grundsätzlich nicht danach beurteilt, ob sie an und für sich richtig oder falsch sind. Angeblich sei das weder möglich noch angebracht, sondern immer nur nach formalen Kriterien. Anders ausgedrückt, was Studenten von sich geben, wird anerkannt und erhält Zuspruch, solange es sich widerspruchsfrei und allgemein sinnvoll in die vorgegebenen Strukturen einfügt. Und laut den Professoren ist es auch immer wünschenswert, wenn es dann noch schön klingt. Anders ausgedrückt, Entschuldigung. So wird zugleich der Erwerb der allseits beworbenen nützlichen Kompetenzen gefördert, die auf dem Markt vonnöten sind, in Krisenzeiten jedoch oft ganz vergeblich antrainiert werden. Begriffe von etwas sind als solche nicht identisch mit ihrer Bedeutung. In einem Seminar wurde dem entgegengehalten, Zitat: Die Bedeutung läuft nicht mit einem T-Shirt rum, auf dem steht Bedeutung. Zitat Ende. Bei diesem Einspruch wird in die falsche Richtung über den Begriff hinausgedacht. Nicht auf den Gegenstand zu, sondern hinter den Begriff zurück, als stünde der Begriff als Greifbarer zwischen dem Gegenstand und seiner Bedeutung. Die Bedeutung eines Begriffs liegt sowohl außerhalb seiner selbst im Gegenstand, der erfasst und beschrieben wird, als auch in der Genauigkeit, mit der der Begriff aufzeigt, was der Gegenstand ist. Stimmen Begriff und Gegenstand nicht überein, werden sie also in einem falschen Verhältnis zueinander gedacht und behandelt. Und dazu gehört, wenn sie miteinander identisch gedacht werden, dann verfehlt der Begriff seinen Gegenstand und damit ändert sich auch seine objektive Bedeutung. Er ist deshalb keineswegs ohne Bedeutung, aber falsch. Es verwundert nicht, wenn in den zum eigentlichen Absehen von den Gegenständen erzogenen Studenten das Bedürfnis vorherrscht, Worte und Begriffe mögen doch immer bitte selbsterklärend sein, ihre Bedeutung solle sich direkt aus ihnen ergeben, als seien philosophische Begriffe in sich fertige und abgeschlossene, die einer, Zitat, als kompetenter Sprecher der eigenen Sprache, Zitat Ende, schon verstehen könne, wie der Professor für philosophisches Argumentieren meinte. Dem entgegen lassen sich richtige Begriffe nicht nur alleine über ihre Gegenstände und deren bestimmte Bedingungen gewinnen, die zu allem Überfluss nicht starr und unveränderlich sind, auch muss den jeweiligen Rückbezug der Begreifende selbst herstellen, in aller Offenheit für sinnliche und gedankliche Erfahrung, deren er fähig ist, und in der zähen Erweiterung seiner Kenntnisse. Wem nur gesellschaftlich anerkannte, geistig vermittelte Grundannahmen als Ausgangs- und Bezugspunkt für Begriffe dienen, dessen Erkenntnisse bleiben notwendig darauf beschränkt. Weil sie keinen wirklichen Gehalt haben, sind sie rein theoretisch, und weil sie rein theoretisch sind, sind sie im Grunde gehaltlos. Vom Professor für theoretische Philosophie wurde in den Einführungsveranstaltungen in ähnlicher Weise wie von demjenigen fürs Argumentieren verlautbart, jemand habe von etwas dann einen Begriff, wenn er sprachliche Allgemeinausdrücke beherrsche. Also wer Deutsch sprechen kann, hat alles begriffen. Das lässt sich auch so zusammenfassen. Wozu das Studium dann noch vonnöten ist, ist die Frage. Die Studenten glauben gerne, wenn ihnen beigebracht wird, um zu begreifen, wovon gesprochen wird, genüge es, Worte und Begriffe auf sprachlicher und allgemeiner Ebene zu erfassen und zu reflektieren. Reale Konflikte und Widersprüche können sie so abstrakt dekonstruieren und eine an der Wirklichkeit gemessene Auseinandersetzung mit ihnen vermeiden. Mitnichten schafft es die Widersprüche aus der Welt, sie werden aber der Erkenntnis unzugänglich gemacht. Ihre Undurchdringlichkeit aufrechtzuerhalten, muss mithin als Ziel der geisteswissenschaftlichen Ausbildung gelten. Je ausgeprägter die eigene Unterwerfung und das vorgegebene Allgemeine ist, desto verbissener wird solcher Vorwurf abgewehrt. Ein Unmensch möchte bei all dem keiner sein. Fünftens. Der alles allgemein machende Philosoph kann für alles eine Regel finden. Er kann alles seinem sogenannten System einfügen und seine Unfähigkeit, irgendetwas wahrhaft zu erleben, das ist eben jene Sicherheit, auf welche er pocht. Wie die Einzelnen als geistige Wesen vom leiblichen Dasein absehen, behandeln sie Begriffe getrennt von den zu begreifenden Gegenständen. Gegenseitig bedingen sich Entfremdung von der lebenden Substanz, von Materie überhaupt und Fremdheit den Begriffen gegenüber. Körper und Geist, Erfahrung und Begriff, Subjekt und Gesellschaft, praktische und theoretische Philosophie. Diese Kategorien sind in Wahrheit eins durch das andere vermittelt und miteinander verbunden. Dennoch werden sie völlig getrennt voneinander abgehandelt. Zur genauen Bestimmung werden die jeweiligen Elemente in scheinbarer Unmittelbarkeit betrachtet. Alles jedoch, was auf diese Weise an ihnen erkannt werden kann, ist der Schein des Allgemeinen, mit dem das menschliche Bewusstsein sich gegen sie verblendet. Was von den Gegenständen übrig bleibt, ist die menschliche Vorstellung ihrer allgemeinen Bestimmung, reine Abstraktion. Indem sie sich daran angleichen, machen die Subjekte sich unansprechbar für Kritik. Alles, was das herrschende Allgemeine in seinen spezifischen Ausprägungen angreift, erfahren sie als persönlichen Angriff. Dagegen wird Theorie als abstrakter Panzer eingesetzt, hinter dem sich die Einzelnen verschanzen. Diesen Panzer immer undurchlässiger zu machen, gegen Erschütterung oder gar seine Auflösung, darin besteht die Aufgabe der Dozenten, der sie mehr oder weniger arbeitsteilig nachkommen. Gegen Kritik glauben sie sich schon allein deshalb gefeit, weil sie theoretische Philosophie nur theoretisch als Philosophie betreiben. Wer unter diesen Umständen eine kritische Reflexion der praktischen Umstände einfordert, wird der ungebührlichen Themaverfehlung bezichtigt. Die Erinnerung ans Menschsein, daran, dass wir lebendig sind, hat in der Theorie des Allgemeinen nichts zu suchen. Wer sich daran nicht hält, bekommt zu spüren, was ein Freund einmal so formulierte: Vernunft ist, was fehlt. Subjekte sind sie alle noch, bewaffnet bis an die Zähne. Unweigerlich werden in der Teilnahme, im Mitmachen eines solchen Unterrichts und einer solchen Lehre richtige Ansätze beschädigt und auf Dauer erstickt. Die Vertreter der Institutionen, die sich in der unmenschlichen Pflicht sehen, ihrer gesellschaftlichen Aufgabe nachzukommen, anstatt sich ihrem tatsächlichen Vermögen nach dagegen aufzulehnen, geben in der Anpassung ans Bestehende alles preis, was sie zu Menschen erst machen könnte und überhaupt, was sie auch erst ansprechbar machen könnte. Aber nicht nur wird unaufhaltsam isoliert oder umgebracht, was sich nicht angleichen lässt, sondern der Kern der Anpassung ans Bestehende besteht genau darin. Sie bedeutet fortschreitende Verarmung, Ausschluss und Zerstörung. Sich darüber täuschen zu können, darin besteht die Funktion des Scheins. An seiner Errichtung hat die Philosophie nicht unwesentlich beigetragen und sie tut es unter den heutigen Bedingungen, dem unzeitgemäßen Stand ihrer Zeit nach. Die Universität erfüllt im falschen Ganzen eine bestimmte Funktion, die nur auf den ersten Blick nichts zu tun hat mit dem, was die Menschen einander leibhaftig antun. Anwesend sind schließlich nicht einzelne Bestandteile der Studenten und Dozenten, sondern die Einzelnen als Ganze. Insofern die Universität ihre Funktion erfüllt, trägt sie zum Bestand und Fortschritt einer Gesellschaft bei, in der Zivilisation und Barbarei mit und aneinander entfaltet werden. Das muss begriffen werden und es muss mit aller Schärfe angegriffen werden, ohne sich über die Tragweite dessen Illusionen zu machen. Jeder, der Teil hat an menschlichen Gemeinschaften, ist unentwegt der mittelbaren und unmittelbaren Gewalt ihrer Mitglieder ausgesetzt. Die qualitative Veränderung und die quantitative Zunahme und Erstarrung des Unglücks potenziert das Gefühl subjektiver Ohnmacht. Je größer der allgemeine Druck, desto fester treten die meisten. Das ist nicht neu, aber jeder hat es aufs Neue durchzustehen. An der Universität tritt man gewöhnlich leise, aber nicht weniger gründlich. Der Einzelne sträubt sich zäh gegen die Entzauberung seiner Fassade. Sechstens. Geduld habe ich in Wirklichkeit, nicht theoretisch. Von wohlmeinenden Bekannten und Freunden wurde mir geraten, zu Semesterbeginn, Geduld zu haben. Man müsse sich durch das erste Semester hindurchbeißen und es aushalten, denn der Anfang diene dazu, auszusieben und zu selektieren. Danach werde es besser. Das scheint mir nach einem solchen Einstieg doch sehr unwahrscheinlich. Das Schockhafte der unbekannten Einrichtung hat Methode. Und wo zum Beispiel Tempo und Fülle des Lernstoffs als Mittel eingesetzt werden, um Druck zu erzeugen, mit dem die Ungeeigneten zur Aufgabe gezwungen werden sollen, steht doch dieses besondere Vorgehen für eine allgemeine Tendenz und für die Bereitschaft der Einzelnen dieser Tendenz Folge zu leisten. Der Erfahrung in anderen Bereichen nach hat die Wahrnehmung einer Erleichterung unter denselben Bedingungen viel mehr mit Gewöhnung zu tun, als dass der Ausnahmezustand, der als normal gilt, tatsächlich zum Besseren aufgehoben würde. Was bleibt einem anderes übrig, als sich zu arrangieren? Zuallererst diese Frage nicht rhetorisch zu behandeln. Es ist für das Bestimmte wesentlich, in welchem Zusammenhang es sich befindet und daher auch von entscheidender Bedeutung zu beurteilen und beurteilen zu können, ob ein Zusammenhang richtig oder falsch ist. Das Bestimmte befindet sich unweigerlich unter bestimmten Umständen. Das ist übrigens das Zweite, was an der Universität durchweg gelehrt wird, neben dem Vorrang des Allgemeinen, dass über nichts gültig geurteilt werden soll. Also ein Urteil hat nicht abgegeben zu werden. Im Sinne von richtig oder falsch, das lässt sich angeblich auch nicht sagen. Statt der Forderung nach Anpassung und Unterwerfung nachzukommen, hat man der Frage nachzugehen, wie nach dem realen Scheitern der philosophischen und politischen Systeme der Stand der Dinge in Wirklichkeit und von ihr ausgehend zu ändern sei, der den kategorischen Imperativen Kants und Adornos auf so bittere Weise spottet. Und das unter der Bedingung, dass von der richtigen Idee kein Weg in die falsch eingerichtete Welt führt und von der falsch eingerichteten Welt kein Weg zur richtigen Idee. Der Bruch zwischen einer vernünftig vermittelten Aufhebung der Ursachen der gewaltsamen Zurichtung aller nach den Maßgaben von Allgemeinheiten und der Möglichkeit ihrer Verwirklichung ist sowohl abstrakter Natur als auch im gesellschaftlichen Zusammenhang konkret erfahrbar. Weil dieser Bruch wie eine Wunde schmerzt, verlangt er nach Heilung. Das Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis muss immer wieder sichtbar gemacht werden, um überbrückbar zu sein. Alles, was über die Trostlosigkeit der realen Verhältnisse hinwegtrösten möchte, ohne sie einzugestehen, trägt zu ihrem Fortbestand bei. Das Verhältnis von Theorie, die zu richtiger Praxis drängt, und Praxis, die so übermächtig und furchtbar ist, dass es die Einzelnen zu falschen Theorien drängt, lässt sich nicht eindeutig klären, sondern nur in der dem Verhältnis eigenen Widersprüchlichkeit, die nicht logisch vermittelt werden kann und auch darum schwer zu fassen ist. Die richtige Vermittlung indes hängt grundlegend ab vom Vermögen des Einzelnen, das Ganze in der diesem innewohnenden Dialektik geistig und leiblich zu erfahren. Ein solcher Art sich entfaltender Begriff von Dialektik erst birgt die Möglichkeit, die zu Unrecht in zweiten Ebenen durch Aufklärung und Vertiefung der jeweils anderen einander wieder anzunähern und sie als im Innersten zusammengehörig und voneinander abhängend zu begreifen. Ebenso wie das gewaltsam Zusammengezwungene als nicht identisch. Ein Begriff von Dialektik, der nicht nur formal gefasst ist, bedeutet zwangsläufig die Erfahrung der tiefen Risse, die das Subjekt durchziehen, die Dinge und das Verhältnis von Subjekten und Dingen. Die notwendigen Zweifel lassen sich wiederum als in der Wirklichkeit begründete nicht allein auf der Bewusstseinsebene zu ihren Wurzeln zurückverfolgen. Zwangsläufig führt ein solcher Versuch zu nichts anderem als zur immer weiteren Ausdehnung des Bewusstseinszimmers, von dem Nietzsche zu Recht mit Grausen sprach. Das wäre im Grunde die erste Hälfte. Die zweite Hälfte würde etwas konkreter werden. Und ich würde 10 Minuten Pause machen und würde darum bitten, dass die Musik auch so lange ausbleibt, wenn das recht ist. Danke. Noch eine kurze Nachbemerkung zu dem ersten Teil. Also es ist sicherlich so, dass das gerade zum einen sehr viel ist und ich erwarte überhaupt nicht, dass man sich das jetzt alles merkt. Zum einen und zum anderen werden die einzelnen Teile auch sehr vielen Leuten hier bekannt sein. Also dass das im Großen und Ganzen auch nichts Neues ist für die meisten hier wahrscheinlich. Aber mir geht es schon darum, dass es wirklich mal in diesen Zusammenhang gestellt wird, indem ich das hier versuche zusammenzustellen, weil auch gerade diese Unfähigkeit, die Dinge eben richtig zusammenhängend zu begreifen, mir als sehr weit verbreitet erscheint. Damit würde ich zum Zwischenspiel kommen. Rastlos verwenden sie Formen. Ich warte kurz. Zwischenspiel. Rastlos verwenden sie Formen, die starren sie an wie ein Wunder ohne Grund. Sie suchen in ihrem Kopf die Welt, die verschwindet. Manchmal erinnert sie etwas an Wahrheit, dann kappen sie schnell alle Seile und lächeln verschmitzt. Siebtens. Wir reden viel, wenn der Tag lang ist. Das hat nichts zu sagen. Es folgt ein kurzer Dialog. Worum geht es in deiner Arbeit? Darum, wie die Menschen sich in Worten und Bildern über die Wirklichkeit betrügen. Also um Kommunikation. Nein, eher um keine Kommunikation. Dieser Dialog zwischen mir und der Public Relations Managerin der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft in Berlin die mit fröhlicher Distanzlosigkeit auf mich zugegangen war und mich geduzt hatte, als seien wir alte Genossen, fand im Foyer des prächtigen Berliner Gewerkschaftsgebäudes statt, wo ich mich nach Werbeprospekten für diese Arbeit erkundigt hatte. Ich musste schon sehr lachen, als das passiert ist. Im Seminar für Kunstgeschichte stand einmal die Dozentin vor der Klasse und fragte, als es um die Darstellung von Leidenschaften in der Bildkunst ging, woher nehmen die Künstler ihre Anschauungen? Aus dem Leben? Wenn ich mich hier umsehe, dann sehe ich keine Freude, keine Trauer, keine Leidenschaft. Woher also nimmt der Künstler seine Anschauung? Ich sah mich gleichfalls um und sie hatte völlig recht. Wie üblich streifen die meisten Gesichter vor allem eines aus, Ausdruckslosigkeit. Die beunruhigende und als richtig geltende Antwort auf die Frage der Dozentin lautete dementsprechend, der Künstler nehme das Material zur Darstellung der Wirklichkeit aus seiner Vorstellung. In einer weiteren Stunde sollten wir die Schwarz-Weiß-Kopie eines alten Gemäldes betrachten, das unscharf und verschwommen wie üblich an die kahle Betonwand vor uns projiziert und auf dem mit einem Laserpointer herumgefuchtelt wurde. Im Vordergrund des Bildes war der nackte Leib des von Hektor ermordeten Achill zu sehen. Mit der üblichen Gleichmütigkeit wurden wir, nachdem die Schrecklichkeit des Bildes abgehandelt worden war, aufgefordert, die Leiche nun noch einmal genau zu betrachten und zu sagen, worin dabei das Vergnügen liege. Denn laut Definition der Gattung des Historienbildes habe ein solches nicht nur zu belehren, sondern auch zu unterhalten. Tatsächlich hoben sich gleich beflissen mehrere Finger, um nach der Leichenbeschau die richtige Antwort zu geben. Das Vergnügen liegt in der Schönheit ihrer Darstellung. Augenscheinlich graute niemandem vor dieser Antwort. Mein überhasteter Einwand, dass doch zumindest dem Bewusstsein noch gewärtig sei, dass es sich um einen Menschen handle, der brutal getötet worden sei und der Maler viel Blut habe weglassen müssen, um den Toten als schön erscheinen zu lassen, wurde zur Kenntnis genommen und wortlos übergangen. Generell wird den zu Zahlen, Zeichen und Bildern geronnenen, entsetzlichen Taten der Menschen völlige Teilnahmslosigkeit entgegengebracht. Den Studenten geht in eindrucksvoller Weise jede mitfühlende Regung ab, oder aber sie sind unfähig, sie zum Ausdruck zu bringen und zu vermitteln. Das universitäre Äquivalent dessen, was mir praktisch bei meiner Arbeit als Krankenschwester in der Altenpflege begegnet, wo die funktionslos gewordenen und zu Leistungsempfängern degradierten Menschen unter meist demütigenden und lieblosen Bedingungen aufbewahrt und sukzessive zu Tode gebracht werden. Im wahrsten Sinne verlassene und verächtlich gemachte Wesen. Eines Großteils ihrer Habseligkeiten und Erinnerungen beraubt, wissen sie letzten Endes darum, dass sie nicht im geringsten als einzelne Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten im Mittelpunkt stehen, wie es in den Leitbildern der Pflegeeinrichtungen immer heißt, sondern dass sie den Angestellten der letzten Station ihres Lebens auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind, zu deren vorgeschriebenen Leistungen auch das Gespräch zählt. Nicht nur jeder Handgriff, auch jedes Wort wird abgerechnet. Übrigens erst seit der Gesundheitsreform durch die Sozialdemokratie. Davor durfte man noch kostenlos mit Patienten sprechen. Sprache dient im Allgemeinen nicht dazu, die Wahrheit zu sagen. Ihre erste Funktion liegt darin, von allem zu schweigen, das nicht positiv vom Allgemeinen ausgeht und sich nicht positiv darauf bezieht. Deshalb spricht kaum jemand von etwas, ohne dabei das Besondere von seinen allgemeinen Bedingungen abzuschneiden. Richtig von etwas reden lässt sich aber nur dann, wenn Ursprung und Zusammenhang der Dinge mitbedacht und in ihnen erkannt und aufgefunden werden. Wie die Menschen im Allgemeinen die Welt erfahren, hat sich im Verlauf der Spezialisierung der Einzelnen und der Ausdifferenzierung menschlicher Tätigkeit seit dem 19. Jahrhundert, im Besonderen im Zusammenhang mit den unter großem Aufwand betriebenen Massenvernichtungen von Menschen in den Weltkriegen und in den Konzentrationslagern, in nicht wieder gut zu machender Weise verändert. Verwaltung, Funktionalisierung und die Beherrschung durch Allgemeinheiten sind eben nicht zurückgegangen, sondern in weitaus größerem Maße in die Menschen eingegangen. Die Erfindung der Computertechnologie im ausgehenden 20. Jahrhundert bedeutet einen weiteren Sprung in dieser Entwicklung und damit in der speziellen Zurichtung der Subjekte zu verdinglichten und geistigen Wesen. Unentwegt haben die Menschen den Kopf voller Gedanken. Aber je näher man ihnen kommt, als umso flüchtiger und ungreifbarer erweisen sie sich, als im Besonderen leer und ohne wirklichen Bezug. Der vormals erwähnte Freund schrieb an anderer Stelle, Zitat, ich kenne niemanden, der nicht jeden Tag die autonome Tätigkeit des eigenen Geistes verflucht. Die meisten starren halbe Tage lang an ihre Wände. Man kommt nicht zu einem Rand mit dem Denken und man weiß schon gar keinen Begriff mehr. Zitat Ende. Die Menschen, die nur in Gedanken oder in den Maschinen sind, ist die Welt abhanden gekommen, wie sie selbst der Welt abhanden gekommen sind. An ihren Kommunikationsgeräten sind die Menschen außer sich, weil sie nicht wirklich darin sein können, wie die Rede davon lautet. Womit die Menschen sich zu verbinden meinen, von dem trennen sie sich in Wirklichkeit immer gründlicher. In der wahren Welt gibt es keine Nähe, die nicht durch den Wert eines Gegenstands vermittelt wäre, in der virtuellen Welt keine, die nicht durch die konkrete Abwesenheit der Objekte gekennzeichnet wäre. Generell weisen die Menschen einen enormen Hang zur Zerstreuung auf. Das entspricht ihrem zerstreuten Wesen und dem Bedürfnis nach eigentlicher Abwesenheit. In der zunehmend substanzlosen Weise, in der schriftliche und bildliche Werke entworfen und festgehalten werden, finden Flüchtigkeit und Leere der Formen ihren adäquaten Ausdruck. Mit der Verbreitung der Computertechnologie ist die Reproduktion nicht mehr an greifbares Material gebunden. Das Reproduzierte geht nicht bloß durch die Maschine hindurch, sondern wird in ihr aufgelöst. Der veräußerte menschliche Ausdruck wird in technisch-elektronischen Vorgängen neu zusammengesetzt, die den Menschen nur einen Eindruck dessen rückvermitteln, was er nur noch in Ansätzen und Überresten sinnlich erfährt. Der derart verwirkte menschliche Ausdruck ist in der Maschine in doppelter Hinsicht aufgehoben. Durch und im Menschen wird die totale Rationalisierung des Lebens durchgesetzt. Bestimmte Formen und Funktionsweisen von Maschinen, die allgemein benutzt werden, sind kein historischer Zufall, sondern hängen mit dem Bedürfnis zusammen, im Substanzlosen aufzugehen, sich ihm anzugleichen. Wie die Maschinen sind, die die Menschen bauen, entspricht in ganz bestimmter Weise den globalen Produktions- und Reproduktionsbedingungen, in die die Menschen eingebaut werden. Der sich in Geist verflüchtigende Mensch, der in der wirklichen Welt heimatlos gemacht wurde, kommt in der Scheinhaftigkeit der virtuellen Welt zu sich. Die Geräte, von denen gesagt wird, sie dienten der Kommunikation, der Vernetzung und der Verbreitung von Wissen, verstärken die Sprachlosigkeit, die Isolation und den Rückzug der Einzelnen. Deshalb sollte Studenten nicht beigebracht werden, quantitativ mehr zu denken, sondern ihren Blick dafür zu schärfen, was es in Wirklichkeit bedeutet, dass sie als Verstandesmenschen sich und ihre Umwelt rein begrifflich wahrnehmen. Gerade wer sich dank eines regen Verstandes in kritischer Distanz zu äußeren Vorgängen wähnt und auch zu inneren, dem erscheint die Welt diesbezüglich unmittelbar in der Art abstrakt, wie sie sich ihm durch den Verstand vermittelt. Solche Ratio korrespondiert in herausragender Weise mit der zuvor angesprochenen Rationalisierung. Im ersten Schreiben, das ich nach meiner Immatrikulation von der Studierendenverwaltung erhielt, heißt es, Die Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung, CDAT, das Hochschulrechenzentrum der Freien Universität Berlin, begrüßt Sie hiermit ganz herzlich. Als Absender zeichnet, CDAT, der Brief ist elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift und Stempel und besteht in einem Regel- und Anleitungswerk für die künftig online vorzunehmende Organisation des Studiums. Das kürzlich ergangene letzte Schreiben zu meiner Exmatrikulation, hinter dem das Präsidium Zentrale Universitätsverwaltung Abteilung 5 steht, wurde datentechnisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. Damit ist im Grunde auch mein Studium schon zusammengefasst, kann man beinahe sagen. Von der Professorin habe ich leider auch noch nicht den geringsten Kommentar zu dieser Arbeit bekommen. Den hätte ich natürlich auch gerne vorgetragen hier. Zusehends werden die Menschen unsichtbarer, ihre Spuren flüchtiger. Es ist, als bliebe auch die Bürokratie nur der Form nach erhalten und als verschwenden dahinter die ohnehin schon schrecklichen Bürokraten. Wiewohl sie das in Wirklichkeit natürlich leider nicht tun. Achtens. Sprache und Bilder als Symbole für ein allgemeines Ringen gegen die Wirklichkeit. Das Ringen gegen die Wirklichkeit ist aus Monty Python geklaut. Nein, das Leben des Brian. Entschuldigung. Das habe ich als Fußnote hier reingenommen. In Anlehnung an eine Bemerkung, die in Monty Pythons Film Das Leben des Brian fällt. In einer Szene fordert ein Mann von seinen Genossen, sie möchten ihn bitte künftig als Frau ansehen und Loretta nennen, denn er wolle Kinder haben. Der kurzen, irritierten Stille folgt ein Wortgefecht. Das sei doch Blödsinn, da er physisch gar nicht in der Lage sei, Babys zur Welt zu bringen. Der Mann bricht in Tränen aus und solidarisch, es handelt sich bei der Gruppe um eine frühe Form antiimperialistischer Linker, wird der Kompromiss beschlossen, wenn er schon keine Kinder bekommen könne, so könne er doch immerhin für sein Recht kämpfen, Kinder zu bekommen. Das sei symbolisch dafür, dass alle Menschen das Recht haben sollten, Kinder zu bekommen. Darauf murmelt ein Genosse verständnislos, symbolisch für sein Ringen gegen die Wirklichkeit. Da gibt es auch noch andere schöne Stellen im Film, wie man weiß. Der mangelnde Widerstand der Menschen garantiert im Allgemeinen sowohl das Andauern der von ihnen verursachten Katastrophen als auch die Totalität der verkehrten Verhältnisse. Die Wirklichkeit scheint darin unwirklich, ein Traum, ein Spiel, ein Fake, wie eine liebe Kommilitonin ihren Eindruck des Studiums zusammenfasste, den viele ohnmächtig teilen. Und das ist übrigens auch sehr interessant an der Universität gewesen, obwohl in keiner einzigen Vorlesung, in keinem einzigen Seminar irgendwann mal Widerspruch im Allgemeinen aufgetaucht ist, war das in den Gesprächen außerhalb schon Thema, wenn man die Leute angesprochen hat. Also denken tun das viele. Sagt noch niemand mehr. Die da scheinbar träumend leben, weisen in ihrer Unansprechbarkeit und Unberührbarkeit Züge von Traumatisierten auf. Zug um Zug bewahrheitet sich, was Adorno im Hinblick auf den Ersten und den Zweiten Weltkrieg schrieb. Zitat: Jedes Trauma, jeder unbewältigte Schock ist ein Ferment kommender Destruktion. Das Durchdenken Verdrängte kommt manchmal auf kuriose Weise wieder zum Vorschein. Nicht nur unter Studenten ist die Angewohnheit weit verbreitet, das Attribut quasi zu verwenden, um Aussagen einen besonders nichtssagenden Akzent zu verleihen. Deutlich lässt sich daran ablesen, dass viele nicht so recht an das glauben, was sie gelernt haben zu sagen. Von dem, was sie von sich geben, distanzieren sie sich unwillkürlich. Da die theoretischen Begriffe von Dingen handeln, mit denen in Wirklichkeit die wenigsten auch nur das Geringste anzufangen wissen, verwundert es nicht, wenn von diesen Dingen nur von ungefähr gesprochen wird, als ob. auswendig gelernt und verwendet werden die Begriffe trotzdem unverdrossen. Offenbar wird daran vor allem, dass ziemlich allen alles ziemlich egal ist, ob es um die Verbrennung von Menschen in der Hölle geht. Das ist jetzt ein Beispiel aus Kunstgeschichte. Das war zum Teil sehr quälend, darin zu sitzen und den beiden Studentinnen zuzuhören. Oder um das verlorene Paradies. Die flapsige und achtlose Ausdrucksweise, die viele an den Tag legen, zeugt davon. Befremdlicher ist nur noch der Versuch, die eigene Interessenlosigkeit mit der Imitation von leidenschaftlicher Hingabe zu kaschieren. Die so haltlos von nicht begriffenen Begriffen sprechen, sind gewöhnlich dieselben, die den Mangel an sinnlicher Erfahrung im Nacherzählen zum totalen Erlebnis stilisieren, dessen Kümmerlichkeit mit 4 Adjektiven hinreichend erfasst und beschrieben ist. Total schön, total lustig, total langweilig und total furchtbar oder doof. 9. Die Überschrift stammt von einer deutschen Bio-Müsli-Packung. Leut halt's zamm, will er jeder was Extras haben, nutzt's bloß dem Feind, drum leut halt's zamm. Das ist aus diesem Jahr, das ist kein Witz. Und es wird extra stolz darauf hingewiesen, dass es der Firmenideologie entspricht, auf der Packung. 2014, es tut mir leid. Womit der Teufel sich in einem Buch von Mark Twain vom Menschen verabschiedet, bestimmt gemeinhin die Wahrnehmung der gebildeten Leute. Zitat: Auch du bist nur ein Gedanke, ein schweifender Gedanke, ein nutzloser Gedanke, ein heimatloser Gedanke, der einsam die Ewigkeiten durchstreift. Zitat Ende. In ähnlichem Sinne, nur ohne Teufel, wurde vor kurzem im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter dem Titel »Das Denken muss nun auch den Daten folgen« eine Serie folgenden Inhalts eingeleitet. Zitat: »Die Geisteswissenschaften reagieren ratlos auf die digitale Revolution. Doch die verändert die Welt und die Art, wie wir uns selbst erleben, dramatisch. Es ist überlebenswichtig, diesen Wandel mit neuen Begriffen fassen und beeinflussen zu können.« Also über diese dass das als Aktualität hingestellt wird, dass es darüber allein könnte man schon einiges sagen. Im Jahr 2014, dass auch die Geisteswissenschaften erkannt haben, dass es eine digitale Revolution gibt. Nun ja, neue Begriffe werden im Folgenden jedoch nicht entwickelt. Das ist auch nicht möglich, denn wie will der Autor etwas begrifflich erfassen, dessen Begriff er außerhalb des zu Begreifenden zu entwickeln versucht, mit der Absicht, den so gewonnenen, der Sache völlig fremden Begriff auf die Sache selbst in verändernder Weise anzuwenden. Auf die neue Entwicklung wird in altbekannter Weise und kaum verhohlener Panik reagiert. Die Reaktion wird neu genannt, sie ist es nicht. Der gewünschte Einfluss auf den Wandel verläuft erklärtermaßen entlang des Weges, den der Wandel geht. Mehr Einfluss hat der Wandel demgemäß auf die Geisteswissenschaften, die ihm anverwandelt sind und werden, als umgekehrt. Die Artikelserie der FAZ verfolge die Absicht, Zitat, den Impuls zu einem Denken der elektronischen Welt unter ihren eigenen Bedingungen zu verstärken. Den Impuls zu einem Denken der elektronischen Welt unter ihren eigenen Bedingungen zu verstärken. In programmatischer Absicht schließe die zugleich publizistische und akademische Initiative in 3 Hinsichten an eine von Martin Heidegger freigesetzte Dynamik an. Sie unterstellt, dass das Denken der Gegenwart in einer Öffnung auf die neueste Technik seine Bewährung finden muss, Zitat Ende, und verklärt deshalb die Unterwerfung des Denkens unter das Bestehende zur existenziellen Herausforderung, zur Angelegenheit, von der, Zitat, tatsächlich das Überleben der Menschheit abhängen könnte. Also wenn die Geisteswissenschaftler lernen zu denken wie Maschinen, dann überlebt die Menschheit vielleicht. Anders als Heidegger glauben wir aber nicht, dass die Lösung dieser Probleme in der Dimension eines Vorintellektuellen, gerade wegen seiner Unterkomplexität zu feiernden Denkens, gelingen kann. Nicht ausgeschlossen, dass die überlebensnotwendigen Analysen und Antworten gar nicht in Reichweite des menschlichen Bewusstseins sind. In diesem Fall könnten wir uns mit dem an Gewissheit grenzenden Eindruck trösten, dass möglicherweise alle anderen Gattungen des Lebens ohne reflexive Erfassung ihrer Situation problemlos existieren. Zitat Ende. In dem Bewusstsein als ursächlich für das Vorhandensein existenzieller Probleme aufgefasst wird, offenbart sich entgegen der Distanzierung vom vorintellektuellen Denken vor allem die Sehnsucht danach. Darauf verweist auch die affirmative Rede vom Überleben als anzunehmendes Paradigma. Erst wird komplex gedacht, dann die Lage nicht erfasst und endlich soll der Gedanke Trost bringen, dass es vielleicht gar kein Problem gäbe, wenn es kein Denken der Probleme gäbe. Die angeblich, Zitat, neue Sehnsucht, den eigenen Körper zu spüren, zu trainieren und zu kultivieren und die Begierde nach epistemologischem Realismus könne vorerst nur als voneinander unabhängige Gleichzeitigkeit konstatiert werden zwischen der Emergenz der elektronischen Welt und der Emergenz eines epistemologischen Realismus, einer Sehnsucht nach Intensität, Stimmung und sinnlicher Weltwahrnehmung, einer allgemeinen Mobilisierung ohne Richtung. Der letzte Satz ist sehr interessant, vor allem weil ja an Heidegger angeschlossen wird. Also es gibt eine neue Sehnsucht nach all dem, und nach einer allgemeinen Mobilisierung ohne Richtung. Zitat Ende. Im Anschluss an Heidegger findet diese Art zu denken sehr wohl eine bestimmte Richtung und verleiht einem Dasein aus schlechtem Grund Sinn und Tiefe. Solchem Denken ist es gar nicht darum getan, die Reichweite menschlichen Bewusstseins auszuloten. Es gibt sich zufrieden mit der Feststellung des Bestehenden und seiner Fortsetzung. In solchem Begriff von Dasein und Denken ist die Ohnmacht der Einzelnen und die Macht des Allgemeinen positiv ins Denken eingegangen und darin sedimentiert. Das gehört zu den schlimmsten Denktraditionen, nicht nur der deutschen Geistesgeschichte, deren politische Implikationen vorzugsweise separat behandelt werden. Das dürfen dann die Politikwissenschaften erledigen. In den schweren Identitätskämpfen der Nachkriegszeit haben die Deutschen sich als solche zu behaupten gewusst. Mensch zu werden stand dabei noch nie auch nur im Hintergrund. Die Wiedervereinigung des geteilten Landes unter der gegen die DDR-Regierung gerichteten Parole »Wir sind das Volk« bzw. der an die Volksgenossen gerichteten Parole »Wir sind ein Volk« bezeichnete eine Wende in der deutschen Vergangenheitsbewältigung, in deren Verlauf und nach deren offenem Abschluss von Auschwitz anders besprochen wurde als zuvor. Von offizieller Seite wurde vermeldet, dass die industrielle Massenvernichtung der Juden erfolgreich integriert worden war. Führende Politiker, namentlich Josef Fischer und Angela Merkel, brachten das unter dem Beifall der deutschen Öffentlichkeit in den 90er Jahren des noch sehr nahen letzten Jahrhunderts in dem unmissverständlichen Satz zum Ausdruck, Auschwitz sei Teil der deutschen Identität. Der lange verdrängte Holocaust hat im bewussten Willen der Deutschen Aufnahme und Billigung gefunden. Dieser Wille, unter bestimmten Umständen antisemitische Massenmorde zu begehen oder zu fördern, verwirklicht sich unter anderem in der engen Zusammenarbeit auch einiger deutscher Universitäten mit dem iranischen Regime, dessen unverhohlene und wiederholt erklärte Mission in der Vernichtung des jüdischen Staates und der Ermordung aller Zionisten und Ungläubigen besteht. Dazu eine kleine Anekdote nur. Als ich diesen Vortrag vorhin ausgedruckt habe in einem Internetcafé in der Nähe, habe ich danach einen Flyer in die Hand bekommen für die ordnungsgemäße muslimische Bekleidung von Frauen. Und weil ich dabei freundlich geguckt habe, wurde mir dann gleich noch der Koran dazu geschenkt. In einer ungefähren Übersetzung. Ich habe glücklicherweise erst danach gelesen, was da drin stand. Also nicht im Koran, sondern im Flyer. In der ungefähren Übersetzung. Die Dinge sind immer näher, als man glaubt. Wo gewissenlos im falschen Bewusstsein gehandelt wird, stellt man sich oft und ausdauernd vor, dass geheimnisvolle objektive Kräfte für das eigene Handeln die Verantwortung tragen. Dem Befehl dieser Kräfte Folge zu leisten, ist laut der Zeitung für Deutschland die Pflicht jedes Denkenden. Mit der Aufforderung, vor der Übermacht des Allgemeinen intellektuell zu kapitulieren, geht, wie bei Heidegger, verschwurbeltes Pathos einher. Der FAZ-Artikel endet also mit folgenden Worten, Zitat: Das, worauf Intellektuelle meiner Generation, mit welcher Generation er angehört, weiß ich leider nicht, das sagt er nicht, das, worauf Intellektuelle meiner Generation lange als einen politischen Kampf gewartet haben, ist also in der Gegenwart dieser Zukunft zu einer Herausforderung des Denkens geworden, die zu ignorieren wir uns nicht leisten können. Diese Herausforderung ist unser Schicksal und unsere Chance auf intellektuelle Bewährung und nochmal auf Überleben. Zitat Ende. Die umgekehrte Botschaft des in Krisenzeiten stets florierenden Amor Fati lautet: Das nicht überlebt, wer sich nicht bewährt. Sie lastet als deutliche Drohung auf denen, die den neuen Faschismus, der in vielerlei Gestalt und in vielen, nicht zuletzt europäischen Ländern, sich ausbreitet und durchsetzt, nicht mit zitternder Erregung als Herausforderung und Chance begreifen. Mit der deutschen Sozialdemokratie verträgt sich das aufs Beste. Eine ihrer Weisheiten lautet: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Zehntens. Zehntens. Jetzt sind sie glücklich und frei. Sie wissen noch nicht, was sie erwartet. Entgegen dieser kürzlich vernommenen Aussage einer spanischen Mutter über das Glück und die Freiheit ihrer Kinder, die von der Gegenwart der drohenden Zukunft doch längst erfasst sind, werden Kinder in schlechtem Sinne sehr gut auf die Banden und Gemeinschaften vorbereitet, in die sie hineingeboren sind. Nicht weniger als die Erwachsenen bewegen sie sich darin, nur in einer noch ohnmächtigeren und hilfloseren Lage als diese. Wenn gesagt wird, Kinder würden auf das vorbereitet, was sie später erwartet, heißt das nichts anderes, als dass in der Gegenwart etwas mit ihnen gemacht wird. Wenn nun allgemein die Lage so ist, dass die Menschen sich in der Gesellschaft bewähren und etwas leisten müssen, allein um überleben zu können, trifft das mit aller Härte die Heranwachsenden. Entschuldigung. Die mit als notwendig auftretende Selbstverständlichkeit nach allgemeinen Maßstäben zugerichtet werden. Von Beginn an werden die Menschenwesen in die jeweils nützlich scheinende Form und Funktion gebracht. Ihnen wird gelehrt, wozu sie auf der Welt sind. Sobald sie sich dazu imstande zeigen, haben sie die herrschenden Allgemeinheiten zu verinnerlichen und sich ihnen gemäß in der Welt zu bewegen. Dem noch begrifflosen und schon seltsam beschwerten Kind wird in diesem Prozess der Verstand als Perpetuum mobile eingerichtet, als Geist, der einmal eingehaucht keine Ruhe mehr geben kann, weil er ohne Unterlass gereizt wird. Unwiderruflich wird den Kindern eingeschrieben, in welchen Bahnen ihre eigentümliche Natur sich zu entwickeln, zu begrenzen und woran sie sich anzuschmiegen hat. Das allerdings wäre unter allen Umständen so. Von Beginn an stark ist eine Werbebroschüre des Berliner Betriebes Kindergärten City betitelt, in der kaufmännische und pädagogische Leitung in unternehmerischem Jargon gemeinsam das Erziehungskonzept ihrer Einrichtungen erläutern. Unverhohlen steht im Mittelpunkt der Erziehung von Kleinkindern der spätere Schulerfolg und die berufliche Karriere. Schon den Kleinsten wird gelehrt, dass sie sich nach gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kriterien zu bewähren haben, um sich in der Welt erfolgreich zurechtzufinden. In der Sprache erkennt eine zukunftsorientierte Pädagogik eine Kompetenz, deren Ausbau in den Kindergärten eine zentrale Rolle einnehmen müsse. Ob beim Essen, Spielen oder Windeln wechseln, die Erzieher nutzen alltägliche Situationen, um mit jedem Kind ins Gespräch zu kommen. Denn Kinder brauchen viel sprachliche Nahrung, jeden Tag aufs Neue. Freude am Spiel und kindlicher Forscherdrang sollen dazu dienen, Zitat, die Sprechlust der Kinder zu steigern. Hierbei wird nicht außer Acht gelassen, dass Kinder dann am besten lernen, wenn sie emotional beteiligt sind und das Erlernte Vorteile bringt. Zu den Anforderungen an Kleinkinder gehört nicht nur korrekt Deutsch zu sprechen, sondern auch medienfit zu sein. Denn ob Internet, Kamera, Smartphone oder Computerspiele, kleine Kinder wachsen wie selbstverständlich damit auf. Zitat Ende. Von Beginn an lernen die Kinder spielen, denken und denken, spielen. Wobei sie daran gewöhnt werden, dass jede ihrer Regungen Mittel zu einem ihnen übergeordneten Zweck ist, der von außen in sie hineinvermittelt wird. Die kindliche Neugier und die Lernfähigkeit der Kinder werden allein dazu benutzt, sie zu geistigen Apparaten zu reduzieren, woraus auf Dauer eines gerade nicht entsteht, geistiger Reichtum. Wie nebenher wird jene sachliche Professionalität erzeugt, mit der die Kinder später kompetent und effizient ein Leben durchstehen und hinter sich bringen sollen, dessen im Grunde unerwünschter Zaungast sie sind. Im Gespräch über dieses Thema bemerkte eine Bekannte, die nach dem Sturz des Schahs 1979 von den Mullahs aus dem Iran geflohen war, Zitat, seit ich im Kindergarten in Deutschland arbeite, habe ich noch nie erlebt, dass ein deutscher Erzieher ein Kind in den Arm nimmt, wenn es weint. Auf meine Nachfrage, wie sie denn dann reagierten, sagte sie, sie reden mit ihnen. Prolog. Sie schweben in Lüften, da regt sich kein Hauch, da dehnt sich der Geist aus und findet kein Ende. Sie reden gerne in Bildern und schlagen sie an die Wand, die nicht blutet. Sie ersticken die Luft, die sie atmen, und erfreuen sich am Glanz ihrer Bilder. 11. Diese Überschrift ist einer Aufschrift auf einer Packung Papiertaschentücher entnommen. Darauf stand: Nur für Freudentränen. Ausrufezeichen. Was übrigens interessant ist, wie mir gerade einfällt, weil da hatte mich jemand gezwungen, den Bachelor anzugucken. Nee. Nun ja, ich musste nicht weinen. Wer über einen Gegenstand nachdenkt, hat dessen Umstände zu bedenken. Anders lässt sich nicht fassen, wie und was ein Gegenstand ist. Auch der Philosoph denkt unter Umständen, die zu bedenken sind, wenn von seinen Entwürfen die Rede ist. Derart bedachtsam, sich einem Gegenstand anzunähern, ist notwendig, um genau darüber urteilen zu können. Die entgegengesetzte Forderung der Akademie aber lautet, sich umstandslos den Ideen zuzuwenden. Denn es sei langweilig, die allgemeinen und wirklichen Bedingungen philosophischer Arbeit mit einzubeziehen. Das ist übrigens ein Begriff, der tatsächlich auch an mehreren Stellen vorkam, dass allein schon die Zeit, in der die Philosophen gelebt hätten, das zu wissen sei überhaupt nicht von Bedeutung, es sei schlichtweg langweilig. An der Universität fehlen die Anknüpfpunkte, um davon sprechen zu können. Es ist, als würden alle im Wald stehen und vor lauter Wald die Bäume nicht sehen. Darauf angesprochen, schlagen sie um sich, ohne zu merken, woran sie sich stoßen und was sie dabei zerschlagen. Als vergeistigte und verallgemeinerte Wesen erschrecken die Subjekte vor einer Kritik, die sich gegen den verallgemeinerten Geist richtet und die sie anders als gegen sich gerichtet nicht aufzufassen imstande sind, gleichwohl sie damit richtig liegen, solange sie sich nicht zu unterscheiden vermögen. Statt sich selbst in Offenheit gegenüber der bekannten Wirklichkeit und dem wirklich Unbekannten voranzutasten und ins Bewusstseinszimmer zumindest Türen und Fenster einzubauen, um wenigstens vorsichtig noch herauslugen zu können, verschließen sie sich gegen jede ihre Weltanschauung erschütternde Einsicht. Der Umgang der Menschen miteinander ist ganz verstört von der Verdrängungsleistung, die sie ständig zu erbringen haben, und zur Ordnung dieser Tage gehört wie in den anderen untergegangenen Ordnungen das gemeine und gewalttätige Verhalten der von ihr Erfassten. Der entsetzliche Alltag bedarf des Scheins um eines Seelenfriedens willen, der am Schein sich nähert. Deshalb muss er zum Platzen gebracht werden. Das gelingt nicht mit die Umstände mildernder Güte oder blinder Nachsicht. Es ist nicht die theoretische Unnachgiebigkeit, die wirkliche Härte bedeutet, sondern ihr Gegenteil. Die Menschen sollen endlich damit aufhören, das nichtswürdige Allgemeine herrschen zu lassen, in Form ihrer verdinglichten Vorstellungen, und sie sollen aufhören, selbst nichts weiter als personifizierte Vorstellungen zu sein. Was lebt, soll nicht von Allgemeinheiten und Abstraktionen bestimmt werden und an ihnen sich messen müssen, denn dann lebt es nicht mehr. Wie das im Besonderen Notwendige zu verwirklichen sei, lässt sich in allgemeiner Weise nicht beantworten. Die Erkenntnis des hier Vorgestellten wird einzig und allein in bestimmten und im Voraus nicht bestimmbaren Momenten zur Praxis. Weil die Praxis durch die Einzelnen verwirklicht wird, entzieht sie sich einer... Habe ich das jetzt schon gelesen? Nein, oder? Nein. Danke. Mein Gott. Gut, dass ich beinahe am Schluss bin. Jetzt merke ich den Nachtdienst. Weil die Praxis durch die Einzelnen verwirklicht wird, entzieht sie sich einer expliziten Darstellung im Sinne einer Handlungsanweisung. Wie der Einzelne zu handeln habe, und das ist ja eine Frage, die üblicherweise nach solchen Vorträgen auftaucht, was kann man denn tun, kann nicht allgemein dargelegt werden. Die Vorschriften, die vom Besonderen ausgehend aus Allgemeine zielen, bauen immer auf der Unmündigkeit des Einzelnen auf. Sie haben die Unmündigkeit dessen zur Voraussetzung und zur Folge, der sie befolgt. Dem ist die individuelle Anstrengung entgegenzusetzen, die darauf ausgeht, das Trennende und Getrennte zu überwinden und richtig zusammenzufügen, ohne sich über die eigenen Bedingungen täuschen zu wollen. Besser als ohne Furcht anders sein zu können, wäre, ohne Furcht vor den anderen sich ihnen angleichen und ein Mensch unter anderen sein zu können. Weil das nicht möglich ist, hat der Einzelne zu leisten, was der kleine Kai im Märchen von der Schneekönigin als Aufgabe bekommt. Jede kritische Anstrengung besteht theoretisch darin und bedeutet praktisch das Gegenteil. Aus unzähligen Eisstücken das Wort Ewigkeit zusammenzusetzen. Wird die Aufgabe richtig gelöst, stehen jedoch anstelle der Ewigkeit in aller Deutlichkeit die Worte Begrenztheit und Vergänglichkeit zu lesen. Aber weder am Anfang noch am Ende der Lösung stehen die Worte. Danke. Thank you.